Übungstest TELC Deutsch C1 Hochschule. Hörverstehen Teil 3. Sie hören einen Vortrag. Sie hören den Vortrag nur einmal. Sie haben Handzettel mit den Folien der Präsentation erhalten. Schreiben Sie die fehlenden Informationen stichwortartig in die freien Zeilen 65 bis 74 in der rechten Spalte. Die Lösung 0 ist ein Beispiel. Lesen Sie jetzt die Stichworte. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Klimawandel, Gentechnik, künstliche Intelligenz, neue Formen der Energiegewinnung. Das alles sind wissenschaftliche Themen, die auch bei einem Laienpublikum auf großes Interesse stoßen. Wie aber können Forscher einer breiten Öffentlichkeit die Ergebnisse ihrer Forschungen vermitteln? Wissenschaftskommunikation ist das Thema unseres heutigen Vortrags, zu dem ich Sie alle sehr herzlich willkommen heiße. Dazu begrüße ich auch unsere heutige Gastrednerin, Frau Saba Keita. Sie ist studierte Chemikerin. In den letzten Jahren hat sie sich ganz der Vermittlung von wissenschaftlichen Inhalten verschrieben und dafür sogar ihre Anstellung in einem großen Forschungslabor aufgegeben. Sie bereitet unter anderem die Online-Inhalte wissenschaftlicher Tagungen auf, hält Vorträge und leitet Seminare. Frau Keita, herzlich willkommen! Vielen Dank. Ja, neben der Chemie ist Wissenschaftskommunikation meine große Leidenschaft. Ein ungemein spannendes und lohnendes Gebiet, auf dem ich mit großer Freude tätig bin. Doch Wissenschaftskommunikation ist nicht nur mein privates Vergnügen, sondern, und davon bin ich überzeugt, eine absolute Notwendigkeit in jeder demokratischen Gesellschaft. Hier sehe ich einen ersten, für mich sehr grundlegenden Punkt, der eine angemessene Kommunikation von wissenschaftlichen Inhalten und Ergebnissen erforderlich macht. Dieser erste Punkt ist die Demokratisierung des Wissens. Forschungsergebnisse führen zwar nicht immer, aber doch häufig zu Anwendungen, und diese Anwendungen betreffen jede und jeden von uns. Wir als Gesellschaft müssen Entscheidungen fällen, die einen prägenden Einfluss nicht nur auf unsere eigene Existenz, sondern auch auf das Leben künftiger Generationen haben können. Deshalb haben wir alle ein Recht auf Information und Wissenschaft hat die Verpflichtung zur Information. Doch bevor Forschung zu Ergebnissen und Anwendungen führen kann, muss sie erst einmal stattfinden. Hier ergibt sich der zweite Punkt, der die Kommunikation wissenschaftlicher Methoden und Ziele unerlässlich macht. Damit Forscherinnen und Forscher arbeiten können, brauchen sie angemessene Rahmenbedingungen, Instrumente und Labore. Mit einem Wort, sie ahnen es bereits, Geld. Dieser zweite Punkt ist somit die Finanzierung von Forschung. Um potenzielle Geldgeber von den Zielsetzungen eines Forschungsprojekts überzeugen zu können, müssen Wissenschaftler in der Lage sein, diese auch verständlich darzulegen. In den USA wird wissenschaftliche Forschung schon seit langem auch über Drittmittel von außen finanziert. Deshalb ist die Schulung zur Wissenschaftskommunikation an großen amerikanischen Unis auch fester Bestandteil der Studien, Denn potenzielle Geldgeber möchten verstehen, wofür sie ihr Geld ausgeben sollen. Ich sehe hier in Deutschland noch großen Nachholbedarf. Meine Forderung lautet daher: Wissenschaftskommunikation muss bereits im Studium gelehrt und geübt werden. In den Vereinigten Staaten hat die Forschergemeinschaft nur geringe Bedenken, sich in verständlicher Sprache auch an ein Laienpublikum zu wenden. Hierzulande scheinen viele eine Geringschätzung durch Fachkolleginnen und Kollegen zu befürchten, wenn sie die Fachsprache verlassen. Fachbegriffe, komplizierte Satzstrukturen und Fremdwörter, mit einem Wort Fachchinesisch, erscheint so manchen vielleicht als notwendiges Zeichen von wissenschaftlicher Seriosität. Verstehen Sie mich aber bitte nicht falsch. Ich bezweifle keineswegs die Sinnhaftigkeit von Fachsprachen. Forscherinnen und Forscher müssen sich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen können, auch international. Umso wichtiger ist es, dass sie über eine gemeinsame Sprache, eben ihre jeweilige Fachsprache, verfügen. Die Fachsprache ist also ein unerlässliches Instrument, um Missverständnisse zu vermeiden. Ohne klare Begriffe und eindeutige Definitionen kann kein Forscher argumentieren. Und ein fruchtbarer Austausch kann nur dann stattfinden, wenn allen dasselbe sprachliche Instrument mit unmissverständlichen Bedeutungen zur Verfügung steht. Bestimmte Sachverhalte müssen überall mit denselben Begriffen bezeichnet und auf Anhieb verstanden werden. Wissenschaft muss eine gemeinsame Sprache sprechen. Diese gemeinsame Sprache ist in jedem Fachbereich die eigene Fachsprache. Forscher sollten jedoch bei der Weitergabe von Forschungsinhalten bedenken, an wen wende ich mich? Wen und was möchte ich damit erreichen? Ausschlaggebend für die Wahl der Sprache ist demnach die jeweilige Zielgruppe. Welche Zielgruppen haben Wissenschaftler als Adressaten? Nun, in erster Linie die internationale Wissenschaftsgemeinde. Ziel der Kommunikation ist hier die Vermittlung von Theorien und Erkenntnissen und darüber hinaus die fachliche Anerkennung. Die Sprache der Wahl wird für diese Gruppe selbstverständlich die Fachsprache sein, wobei auch hier auf einen möglichen interdisziplinären Austausch Rücksicht genommen werden sollte. Der nächste Adressatenkreis besteht aus politischen Entscheidungsträgern und Sponsoren. Bei dieser Zielgruppe geht es um Verständnis und um Forschungsförderung. Schließlich kommt als dritte Gruppe das breite Publikum hinzu, bei dem man Interesse wecken und Überzeugungsarbeit leisten möchte. Die Menschen sollen begreifen, dass wissenschaftliche Forschung notwendig ist, dass die öffentlichen Forschungsgelder sinnvoll verwendet werden und dass Forschungsarbeit der ganzen Gemeinschaft nutzt. Innerhalb dieser Gruppe sollen vor allem auch Kinder und Jugendliche angesprochen werden, um frühzeitig Begeisterung zu wecken und für den nötigen Nachwuchs zu sorgen. Während man die Scientific Community, also die internationale Wissenschaftsgemeinde, nach wie vor über traditionelle Wege wie Fachzeitschriften, Tagungen, internationale Konferenzen und länderübergreifende Projekte anspricht, können Wissenschaftler dank der neuen Medien für ein breiteres Publikum auf bisher ungeahnte Möglichkeiten zurückgreifen. Sie twittern, bloggen oder erklären Wissenschaft in Vorträgen auf YouTube. Die technischen Voraussetzungen sind da. Soll die Aufklärung und Information der Öffentlichkeit aber gelingen, bedarf es auch einer verständlichen Kommunikation. In diesem Zusammenhang lassen sich einige ganz einfache Grundregeln für Forscherinnen und Forscher formulieren, die wie folgt lauten. Erstens, erklären Sie so konkret wie möglich, weshalb und für wen Ihre Forschungen wichtig sind. Zweitens, versuchen Sie erst gar nicht, Ihre Methoden zu erklären. Kein Laie wird sie verstehen. Drittens, konzentrieren Sie sich auf Ihre wichtigsten Ergebnisse. Was den Stil der Kommunikation betrifft, so gilt es, einige Fehler zu vermeiden. Zum einen sollten Sie möglichst wenig Fremdwörter oder Abkürzungen verwenden. Diese mögen Ihnen geläufig und in Ihrem Fach selbstverständlich sein. Für einen Laien können Sie jedoch das Verständnis erschweren oder unmöglich machen. Zum anderen sollten Sie Passivformen umgehen. bleiben sie sichtbar. Statt Formulierungen wie »Es wurde in der Studie festgestellt«, wählen Sie lieber die aktive Form. Wir haben in unserer Studie festgestellt. Und verzichten Sie auf endlose Schachtelsätze, Ihrer Leser- und Zuhörerschaft zuliebe. Natürlich beschränkt sich Wissenschaftskommunikation nicht auf eine Handvoll Regeln. Da bedarf es schon umfassenderer Anstrengungen. Dem Ziel, die Kommunikationskompetenz von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nachhaltig zu fördern, hat sich in Deutschland das NAVIC in Karlsruhe verschrieben. Die Abkürzung steht für Nationales Institut für Wissenschaftskommunikation. Dieses möchte, entsprechend seiner eigenen Formulierung, Wissenschaftlern, Studierenden und professionellen Öffentlichkeitsarbeitern die Grundlagen guter Wissenschaftskommunikation vermitteln. In unterschiedlichen Formaten will es neue Ansätze und das nötige Werkzeug liefern, um Forschung besser kommunizieren zu können. Das Institutsteam besteht aus erfahrenen Dozentinnen und Dozenten. Die Seminare behandeln unterschiedliche Aspekte der wissenschaftlichen Kommunikation. Im Angebot finden sich Themen wie wissenschaftlich schreiben, verständlich schreiben, Stimm- und Sprachbildung, Medientraining oder Risiko- und Krisenkommunikation. Die Arbeit beruht auf der Überzeugung, dass Wissenschaft ein wichtiger Teil unserer Kultur und unerlässlich für die künftige Entwicklung der Gesellschaft sei. Wenn Wissenschaft viele Menschen erreichen soll, muss sie verständlich sein, heißt es auf der Homepage des Instituts. Doch auch die Wissenschaft selbst profitiert von der gelungenen Kommunikation mit der Öffentlichkeit, hilft sie den Akteuren doch, über das eigene Spezialgebiet hinaus den Blick auf größere Zusammenhänge zu gewähren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben jetzt 5 Minuten Zeit, Ihre Antworten zu den Aufgaben 65 bis 74 auf den Antwortbogen zu übertragen. Ende des Subtests Hörverstehen.